Mein Name ist Carolina Pfau und das sind unsere Themen. Feuerwehreinsatz in Uchte, ehrenamtliches Engagement bleibt hoch und HSG Nienburg unterliegt Northeim. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Diskussion um den Mittelweser-Ausbau scheint langsam zu einem Ende zu kommen. Auch der hiesige Bundestagsabgeordnete Mike Beermann hat sich kürzlich für die Planung ausgesprochen. Diese beinhaltet einen Ausbau der Weser für Großmotorgüterschiffe. Gegenstimmen argumentieren unterdessen damit, dass die Wartezeiten an den betroffenen Engstellen nicht an dem Gegenverkehr liegen, sondern an den Betriebszeiten. Das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge im Landkreis Nienburg bleibt hoch. In sogenannten Qualifizierungskursen zum Integrationslotsen schult der Landkreis Nienburg Ehrenamtliche kostenfrei. Auch für den nächsten Kurs gibt es bereits zahlreiche Anmeldungen. So kamen Brummer vom Fachdienst Familie und Integration. Es gibt im Landkreis Nienburg ein sehr großes Engagement in den Kommunen, im gesamten Landkreis. Es gibt Menschen, die engagieren sich täglich. Es gibt Menschen, die engagieren sich nur einmal im Monat. Das Interesse ist sehr, sehr groß. Wir haben noch gar nicht so viel Werbung gemacht für die Kurse und hatten den ersten Kurs innerhalb von einer Woche gefüllt. Der zweite Kurs läuft jetzt seit Dezember und wir möchten halt eben den dritten Kurs starten, weil wir auch jetzt schon wieder so viele Menschen auf unserer Warteliste haben und die möchten wir natürlich gerne bedienen. Gestern Nacht kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Uchte, bei dem ein brennender PKW in der Höfener Straße gemeldet wurde. Das Fahrzeug stand in Flammen und wurde innerhalb von 50 Minuten unter Einsatz von Schaum vollständig gelöscht. Das angrenzende Gebäude kam nicht zu Schaden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg verliert ihr erstes Heimspiel 2016 mit 30:34 gegen Northeim. Die Gäste waren von Anfang an die bessere Mannschaft und konnten bereits früh mit 4 Punkten davonziehen. Auch die zahlreichen guten Paraden von HSG-Keeper Christopher Frey konnten nichts an der Niederlage ändern. Ich habe halt das, was ich halten konnte, habe ich noch rausgefischt. Wir haben heute nicht so gut in der Abwehr gestanden, wie wir es eigentlich vorhatten. Haben vorne leider dann auch in den entscheidenden Phasen, wo wir die Chance hatten, das Ding zu drehen, dann die Dinger vergeben. Und ja, so muss man auch leider fairerweise zugestehen, war Northeim schon ganz gut und haben das auch verdient gewonnen im Endeffekt. Die HSG steht in der Tabelle der Handball-Oberliga nun auf dem 6. Platz. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.